Unsere Leben haben helle Seiten und dunkle Seiten. Ja, die dunklen, das sind unsere besten Lehrmeister. Aber die hellen Seiten, das sind die schönsten Geschenke. Die schönsten Geschenke. Ich ergann, seit ich laufen kann. Nix lief reibungslos, egal was ich auch begann. Und die anderen meinten bloß, was ist eigentlich los mit diesem Jungen? Wieso spielt er den Dummen? Er kommt nicht weiter so. Ist okay, ich komm immer weiter irgendwie und bleib dabei gerade ohne Intrigen. Ich kacke auf Strategie. Ich lass die anderen taktieren und was anzetteln. Lasse ihre falschen Zungen an meinem Sack lecken. Ich hab viele falsche Freunde hinter mir. Sie verfliegen mit dem Wind wie Papier. Keine Schande, wenn du sie verlierst. Nur eine Schande, ständen sie immer noch hinter dir. Manchmal wird das Leben dir sogar das Nötigste nehmen. Doch aus jeder Asche kann wieder ein Phönix entstehen. Und willst du dich wie ein echter König benehmen, packst du's in der größten Scheiße noch das Schöne zu sehen. Auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, steh nur immer wieder auf, wahre Sieger stehen immer wieder auf. Auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, komm nur immer wieder hoch, wahre Sieger kommen immer wieder hoch. Du findest immer einen Grund, die Sachen einzupacken, aber find erstmal einen guten Grund zum Weitermachen. Und wenn es gar nicht mehr geht, pack mal die Reisetasche ein, denn unser wunderschönes Land ist eine feine Sache. Und wenn du nur ein, zwei gute Kumpels hast, bist du verdammt gut dran bei all dem Lumpenpack. Du hast die Kunden satt, aber wen wundert das? Wenn nicht, wärst du der erste Mensch, der keinen Kummer hat. Ich weiß, die Tage sind hart und immer wieder die Lippen zusammenbeißen ist nicht jedermanns Sache. Aber nur so geht es weiter, die Hürden kippen um und jede Niederlage formt dich mehr als du ahnst. Es ist so, ich weiß genau, wovon ich gerade sprech. Ich dachte mehr als einmal, ich hätte im Leben versagt. Alles nur dämlicher Quark, verdammt, kein Los ist jemals gerecht. Komm hoch und zeig, dass in dir auch so ein Rocky Balboa steckt. Auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, steh nur immer wieder auf, wahre Sieger stehen immer wieder auf. Auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, komm nur immer wieder hoch, wahre Sieger kommen immer wieder hoch. Mann, ich brauch den ganzen Hass nicht, so viel Negativität jeden Tag. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, woran ich glaube. Und ich liebe, woran ich glaube, verdammt. Und ich werde es bis ans Ende meines Lebens lieben. Bei dem, was mir so widerfahren ist in den letzten Jahren, müsste ich denken, diese Welt besteht nur aus Verrat. Auf Minderwertigkeitskomplex beladenen, groteske Filme fahrenden, auf alles heilige, scheißende Phrasendrescher. Doch ich weiß es besser, ich bleib positiv, auch ohne Weed, mich macht keiner zum Einzelgänger. Ich schenk Vertrauen, wenn ich denk, dass es sich lohnt, und ist es nicht so, was halt wieder ne Lektion. Ich bin glücklich, wenn ich in der Sonne sitze mit nem Cappuccino, ner Zigarillo, denn dann holt mich das Dopamin hoch. Und dann pump ich Kilos, Poker wie im Casino, denn die Karten werden immer wieder neu gemischt. Sei wer du bist, auch wenn der Beat nicht mehr läuft. Leute lieben's, wenn die Kredibilität nicht täuscht. Meine Söhne, meine Töchter, dieses Lied ist für euch. Ihr seid der Grund, dass ich mein Leben niemals bereue. Denk dran, auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, steh nur immer wieder auf, wahre Sieger stehen immer wieder auf. Auch wenn du vor allen Trümmern stehst, egal wie oft du zu Boden gehst, du dich nach dem Tode sehnst, komm nur immer wieder hoch, wahre Sieger kommen immer wieder hoch.